Die Türkei steht seit mehreren Jahren sowohl im politischen als auch im medialen Mittelpunkt der EU und auch bei uns hier in Österreich. Grund dafür sind unter anderem die geostrategische Lage der Türkei, das ökonomische Potenzial und die politische Kultur in der Türkei in Verbindung mit dem Status Mitgliedskandidat bei der EU. Die Türkei hat viele Gesichter. Sie ist unter anderem, wie schon erwähnt, Mitgliedskandidat bei der EU. Sie ist Brücke zwischen Ost und West, wichtiger Handelspartner der EU und der USA, Rollenmodell als gemäßigtes muslimisches Land und nicht zuletzt ist sie wichtigster Partner der EU in Fragen, in Sachen Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten. Zugleich unterstützt aber die Türkei auch ganz offen neben Saudi-Arabien und Katar den IS sowohl in Syrien, im Irak, aber auch im eigenen Land. Leugnet seit mehr als 100 Jahren inzwischen den Völkermord an über 1,5 Millionen Armenierinnen und Armeniern, schlittert immer weiter in Richtung autoritärer Polizeistaat, in welchem kein Platz für Menschenrechte, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit existiert. Und unterdrückt und bekämpft und massakriert die eigene Zivilbevölkerung, vor allem im Osten des Landes, also in Kurdistan. Der Vortrag heute wird großteils den von mir zuletzt angesprochenen Punkt behandeln. Was hat dazu geführt, dass die Friedensgespräche zwischen der PKK und Abdullah Öcalan auf der einen Seite und dem türkischen Staat auf der anderen Seite zum Erliegen gekommen sind und daraufhin die Situation in der Region eskaliert ist und weiterhin eskaliert? Diese Frage stellen sich sehr viele Menschen hierzulande. Auch wir, die in Österreich lebenden Kurdinnen und Kurden, beobachten die Situation in Kurdistan und in der Türkei sehr genau. Als eine politische aktive Organisation hier in Österreich verfolgen wir aber auch die Politik der österreichischen Regierung und der Europäischen Union gegenüber der Türkei. Und dies tun wir zuletzt mit Besorgnis. Denn die Türkei unter dem früheren Premierminister und jetzigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan duldet keine politischen Emanzipationsbestrebungen der Kurdinnen und Kurden. Und die EU drückt dabei beide Augen zu. Die Türkei befindet sich gerade auf dem Weg in einen Bürgerkrieg. Dieser Bürgerkrieg kann noch abgewandt und verhindert werden, aber dies wird von Tag zu Tag schwieriger. In Nordkurdistan schießt das türkische Militär mit Panzern auf dicht besiedelte, von Zivilisten bewohnte Gebiete. Dabei sind in den letzten Monaten hunderte Zivilisten ums Leben gekommen. Das heißt, dass das Land, von dem die EU fordert oder sich wünscht, dass es sich um unsere Flüchtlingsproblematik kümmert, selbst zu einem Land wird, das Flüchtlinge produziert. Das ist eine völlig verkehrte Welt. Diese völlig verkehrte Welt und die Antwort auf die Frage, was ist mit dieser vom türkischen Staat mit allen Mitteln bekämpften Selbstverwaltung der Kurdinnen und Kurden auf sich hat, wird uns jetzt Michael Knapp in seinem Vortrag erklären. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch erstmal ganz, ganz herzlich auch begrüßen. Es ist ganz großartig, dass so viele Menschen hier erschienen sind. Das ist für uns als kurdische Bewegung oder als Freundinnen und Freunde der kurdischen Bewegung nicht immer selbstverständlich gewesen, dass wir Veranstaltungen machen, wo 100 Leute kommen, wo 200 Leute kommen, wo auch manchmal 500 Leute kommen oder ähnliches, zumindest jenseits eines kurdischen Publikums. Ja, woran lag das? Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In der BRD haben wir die Situation, dass wir natürlich eine sehr hohe Form der Kriminalisierung haben auf der einen Seite, eine psychologische Kriegsführung gegen die kurdische Freiheitsbewegung und Dämonisierung. Das heißt also, gerade viele Linke, die für Emanzipation eintreten, die eben auch für radikal demokratische Modelle eintreten oder ähnliches, hatten immer erstmal so, sind mit sehr starken Vorurteilen und Vorbehalten an die Bewegung rangegangen. Das hat sich eigentlich erst geändert und ganz radikal geändert im Jahr 2014. Warum? Mit dem Kampf um Kobani. Das Absurde an der Geschichte ist natürlich, Dokumentation. Wir haben 2013 Rojava besucht, wir haben 2014 vor dem großen Kampf in Kobani, Kobani war seitdem schon seit 2 Jahren belagert und gestellt. Ja. Wir haben vorher natürlich dann auch viele, viele Veranstaltungen zu dem Thema gemacht und sie wurden nicht besucht. Erst als in den Medien dann bekannt wurde eigentlich, was dort los ist, was dort passiert, sind die Menschen aufgestanden und haben wirklich geguckt, was ist das eigentlich für ein Modell und was ist das auch für ein Modell jenseits der medialen Bilder, dass man jetzt in Rojava zum Beispiel Frauen die bewaffneten Kämpfe sieht. Was steckt da eigentlich für ein Gesellschaftsmodell dahinter? Und natürlich um diese Fragen soll der Vortrag einerseits kreisen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich nicht Kobani jetzt nicht umsonst erwähnt, denn der Aufmerksamkeitskorridor sozusagen für Kobani, für das in Kobani entwickelte Modell, ist auf der einen Seite da, aber ein ganz, ganz großes Schreiben ist leider im Moment. In Wien ist er, haben wir Probleme zu mobilisieren, oder in der BRD, ist zu den Verhältnissen in Bakur, also in Nordkurdistan. Und ich möchte euch auch in dem Vortrag so ein bisschen präsentieren, dass diese Fragen keine getrennten Fragen sind, dass es Fragen sind, die im gesamten Mittleren Osten und eigentlich auch die Menschen hier in der BRD oder in Österreich betreffen. Einige der Bilder, die ich in der Präsentation gemacht habe, sind von mir. Andere sind zum Beispiel aus befreundeten Medien wie dem Lower Class Magazine und anderen. Das will ich mir vorher nochmal dazu sagen. Und ich habe euch jetzt erstmal eine Karte, um jetzt mal ganz, ganz am Rande einzusteigen, von Kurdistan mitgebracht. Und jetzt wird der eine oder die andere wahrscheinlich sagen, naja, da wollen wir gar nicht mehr sehen. Natürlich, denn es gibt politische Karten, es gibt linguistische Karten und Kurdistan lässt sich schwer auf die Grenzen eines Nationalstaats reduzieren. Noch schwerer auf die Grenzen eines Nationalstaats reduzieren mit der Diaspora. Wenn wir bedenken, dass in Istanbul, können wir sagen, die größte kurdische Ansiedlung weltweit darstellt. Ja? Und insofern merkt man schon, naja, Modelle von Gründung eines Nationalstaats oder Ähnlichem bringen gewisse Schwierigkeiten mit sich, die natürlich die kurdische Freiheitsbewegung, die PKK, in ihren Ansätzen darüber hinausgegangen ist. Wir müssen vielleicht auch erstmal ganz kurz, einsteigen mit der Geschichte des Nationalstaats in der Region. Also, ihr wisst ja, Nationalstaaten sind keine überzeitlichen Entitäten, sondern sind Entwicklungen, die aufgrund von Marktbeziehungen, aufgrund von Nationalismus im 19. Jahrhundert entstanden sind. Und natürlich, diese Nationalstaaten sind eine Entwicklung, die kommt aus Europa. Eine Entwicklung, die mit der Französischen Revolution begonnen hat und die auf den Mittleren Osten übertragen worden ist. Wir haben hier jetzt eine Region, die im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert natürlich vom Osmanischen Reich beherrscht worden ist. Und das Osmanische Reich hat im 19. Jahrhundert zumindest eine Politik gemacht, die jetzt den verschiedenen Identitäten, die im Osmanischen Reich gelebt haben, unter einer islamischen Oberidentität gewisse Freiheiten zugestanden haben, nach einem feudalen Modell. Das heißt, es gab in der Region kurdische Fürstentümer und ähnliches hier verschiedene. Die wurden im 19. Jahrhundert aufgelöst im Zusammenhang mit einem Zentralisierungsprogramm, was natürlich am Modell Frankreich in der Region durchgesetzt wurde. Mit, ihr wisst ja, Deutschland war eng verbunden mit der Türkei, auch gerade im Ersten Weltkrieg oder mit dem Osmanischen Reich, sollten wir besser sagen, ganz eng verwickelt auch in den Armenier-Genozid. Muss man nochmal hervorheben, dass deutsche Generäle, deutsche Offiziere sich offensiv an diesem Genozid beteiligt haben. Und natürlich Erster Weltkrieg, also ganz kurz gefasst, Niederlage schon 1916, wird eigentlich das Osmanische Reich im Vertrag von Sykes-Picot aufgeteilt. Und ihr merkt schon, also Sykes ist gewiss kein Kurde, sondern ein Brite und Picot ist Franzose, also da wird praktisch auf dem Reißbrett eine Grenze gezogen und so entstehen praktisch die Grenzen der späteren, ja, des späteren türkischen Nationalstaats in dieser Richtung. Die kurdische Ostgrenze ist älter, das war die Grenze zwischen dem Persischen und dem Osmanischen Reich. Diese Grenzen werden im Prinzip durch die Häuser durchgezogen. Und wenn wir uns jetzt die Grenzen anschauen, also Kamischlo zum Beispiel, die Stadt, ja, da haben wir sozusagen auf der anderen Seite von Kamischlo in Jussalbin haben wir dann Familien, deren andere Hälfte in Kamischlo lebt, ja, auf syrischem Staatsterritorium. Ja. Syrien wurde etwas später gegründet, aber wir müssen sagen, sowohl die Türkei als auch jetzt die arabischen Staaten, der Name steckt ja schon drin, haben eine Assimilierungspolitik auf die Bevölkerung angewandt, haben also sozusagen die Theorie vertreten, weil auch versucht praktisch der Praxis aufzuzwingen, dass Ethnos und Demos das Gleiche sind. Also dass ethnische Identität mit bürgerschaftlicher Identität übereinkommen und wenn sie das nicht, dann wird passend gemacht. Das bedeutet also, wir haben auf der einen Seite Genozide, wie in Dersim 38 zum Beispiel, wurden 80.000 Menschen umgebracht etwa. Oder wir haben auf der anderen Seite natürlich eine Politik der Leugnung von Sprache, der Türkisierung, der Umsiedlung, der Assimilation. Und das passiert in der Türkei im Sinne der Türkisierung und in Syrien oder in den arabischen Ländern, auch im Irak, passiert es dann unter einer panarabistischen Identität. Natürlich werden die einen oder anderen sagen, da muss man nochmal differenzieren in bestimmten Nuancen, aber ich will euch jetzt mal nur mal kurz die Grundprinzipien darstellen. Also ihr seht, der Nationalstaat hat eigentlich gar keine so lange Geschichte in der Region und ist ein auf die Region aufgezwungenes Moment. Vielleicht schauen wir uns mal kurz die Geografie an. Also Kurdistan hier geteilt. Also wir haben hier natürlich dann Rojhelat, also aus Iran. Ja. Wir haben hier Südkurdistan und wir haben hier Rojava. Das sieht im Moment mittlerweile ein bisschen anders aus. Das zeige ich euch gleich. Und wir haben hier oben den größten Teil, das ist Bakur, also Nordkurdistan, der Teil, der zum türkischen Staatsgebiet, vom türkischen Staat beansprucht wird. Im Norden, und das ist vielleicht für uns jetzt auch wichtig, im Norden vom Irak, also in Südkurdistan, gibt es die sogenannten Mega-Verteidigungsgebiete. Also es gibt hier praktisch einen ziemlich großen, ziemlich langen Streifen, der praktisch unter demokratisch autonomer Selbstverwaltung steht, in dem sich auch die Volksverteidigungskräfte der HPG, also die Guerilla, die immer landläufig auch als Guerilla, als PKK-Guerilla durchgeht, also sozusagen sich befindet. Das sind die Regionen, in die alleine diesen Sommer die Türkei über 400 Luftangriffe geflogen hat. Heute haben wir gerade wieder so Nachrichten reingekommen, dass wieder etliche Dörfer in der Region vom türkischen Militär bombardiert wurden. Also das Bombardement zielt in dem Fall wieder ganz, ganz stark auf zivile Strukturen ab, so wie die Politik auch in den 90er Jahren war. Es geht darum, der Guerilla das Hinterland zu nehmen, dadurch, dass man das Hinterland einfach zerstört. Und in den 90er Jahren wurden vor allem mit Hilfe deutscher Waffen, deutschen Airbags-Aufklärungsflugzeugen auch unter anderem, über 4000 Dörfer zerstört. In Rojava haben wir eine ganz besondere Situation und ich bin gleich fertig mit den Rahmendaten. Es ist nur einfach nochmal wichtig, dass ihr das so ein bisschen präsent habt. Das ist eine relativ aktuelle Karte von Rojava und das gelbe Gebiet, was ihr seht, das ist praktisch unter der Selbstverwaltung. Ja, also das ist praktisch demokratisch autonomes Gebiet. Und das seht ihr natürlich schon. Also wir haben hier auf der Seite sozusagen die Mediaverteidigungsgebiete. Dann kommt Rojava, das heißt die demokratische Autonomie, ist natürlich schon ist ein Modell, was sich dort entlang der türkischen Grenze, über die türkische Grenze hinaus ausbreitet. Türkei macht natürlich alles dafür, um so ein Modell zu verhindern in der Region. Dieses Modell ist aber eigentlich gar kein Modell, was jetzt sagt, wir gründen einen eigenen Nationalstaat, wir spalten uns ab, sondern es ist ein Modell, was die kleine Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt, der Gesellschaft, die kleine Gemeinschaft sozusagen als Zentrum der Gesellschaft zieht und darauf aus ein radikal-demokratisches System aufbaut. Weil wir später schildern, wir haben hier nur ganz kurz, damit ihr wisst, wovon die Rede ist. Also wir haben hier praktisch den Kanton Cisre, ja. Hier müssten wir, das gehört jetzt im Moment zum Kanton Kobani dazu, das wird wahrscheinlich eine eigene selbstverwaltete Region werden, die Region hier um Tel Aviv. Und hier haben wir dann den Kanton Kobani und hier den Kanton Afrin, das ist die Region, die sich in der schwierigsten Situation im Moment befindet, weil von der Türkei alles abgeschnitten ist. Und hier außen sehen wir natürlich auch diese grünen Einheiten, sind sogenannte Rebellen, die schwarzen, das ist Daesh, also das ist der IS. Und auch bei diesen Rebellen, das handelt es sich im Moment vor allem um Ahrar-Sham, Jabhat al-Nusra und von der Türkei kontrollierte turkmenische Milizen, die sich aus Rechtsextremen aus der Türkei rekrutieren, zum Beispiel aus Vertretern. Neulich ist da dieses russische Flugzeug abgeschossen worden und einer derer, die sich damit gerüstet haben, diesen einen der Flugzeuginsassen erschossen zu haben, ist ein Mehepe-Kader, also der rechtsextremen Partei aus Enerse, also aus praktisch einer kurdischen Stadt in Nordkurdistan. Wie ist eigentlich jetzt? Wir hören ja natürlich, wenn wir die Nachrichten anschalten, wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir eigentlich nur jeden Tag über die, also mir geht es so, wie euch geht es wahrscheinlich auch so, über die Grausamkeiten, die gerade passieren, eigentlich nur jeden Tag wirklich erbittern, wütend sein. Und wir haben wirklich eine Situation, die ja fast eigentlich das schon, was wir in den 90er Jahren erlebt haben, übersteigt. Das Jahr hat eigentlich gar nicht so angefangen. Wenn wir das Jahr uns anschauen, dann schien eigentlich vieles für einen Friedensprozess zu sprechen. Also natürlich gab es Faktoren wie das, dass der Krieg gegen Kobani getobt hat, die Türkei den IS ganz massiv unterstützt hat, auch dass im Oktober 2014 mehr als 40 Leute, die protestiert haben gegen die Unterstützung des IS vor Kobani, erschossen worden sind, umgebracht worden sind in der Türkei von Sicherheitskräften, sogenannten Sicherheitskräften. Aber trotzdem hat die kurdische Freiheitsbewegung sehr stark an ihrem Paradigma festgehalten, auf eine Friedenslösung zu bestehen. Woher kommt das Paradigma? Das kommt daher, dass man gemerkt hat, dass man sieht, dass man eine grundsätzliche Kritik an Gewalt als Lösung von politischen Konflikten sieht. Also, dass man gesehen hat, in den 90er Jahren gab es einen offenen Krieg, es gab ein Kräftegleichgewicht zwischen Guerilla und türkischem Militär in vielen Gebieten, aber man hat sehr stark Selbstkritik auch dann geübt, weil man eben auch gesehen hat, naja, es entsteht sowas, was die Bewegung auch als Tetecilik, also sozusagen als eine Art Bandenhaftigkeit beschreibt. Ein Freund von mir hat es mal beschrieben, dass sie das definieren als, naja, wenn du die ganze Zeit im Krieg kämpfst gegen einen Feind, dann gleichst du dich unter Umständen in deinen Praxen und in deiner eigenen Verrohung, gleichen sich manche Charaktere dem Feind an. Und das war ein Riesenproblem. Die kurdische Bewegung hat darüber reflektiert und hat gesagt, nee, wir wollen keine kriegerische Lösung. Krieg ist kein, also früher hat man ja nach Clausewitz gesagt, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Jetzt sagt man eben nicht mehr, dass sozusagen Krieg ein Mittel der Politik sein kann, sondern Krieg nur noch ein Mittel der Selbstverteidigung sein kann. Deswegen versucht man eben immer auf eine Verhandlungslösung zu kommen. Wir haben jetzt hier, also am 28.02. gab es zum Beispiel dann diese Dolmabahçe-Gespräche, auf denen Vertreter der türkischen Regierung zusammen mit HDP-Abgeordneten wurden Erklärungen von Abdullah Öcalan verlesen, wurde ein 10-Punkte-Plan zur Lösung vorgeschlagen, was dann auch dazu geführt hat, dieser positive Effekt, dass eben eine ganz, ganz deutliche auf den Friedensprozess orientierte Rede von Abdullah Öcalan zu Nemrostan verlesen werden konnte. Allerdings hat die türkische Regierung in dem Fall ganz, ganz stark darauf gesetzt, ja, es geht darum, dass die kurdische, dass die Guerilla ihre Waffen abgibt. Ja, also diese Waffen nicht sagen, wir machen jetzt einen Waffenstillstand und ziehen die Waffen aus der Türkei zurück, sondern dass sie die Waffen abgibt, dass sie sich komplett entwaffnet. Und das ist eine Forderung gewesen, die für die kurdische Guerilla natürlich vollkommen unmöglich ist. Denkt dran, gerade ist Kobani passiert. Gerade hat der IS, greift der IS an. Wir haben die Situation in Schengen. Da kann man überhaupt nicht von Waffenabgaben sprechen. Man hat gesagt, na klar, man lässt die Waffen in der Türkei schweigen, man zieht die Kräfte aus der Türkei ab. Und das war das, was da letzten Endes auch so ein bisschen, was der türkischen Regierung ein Stück weit nicht weit genug ging. Auf der anderen Seite hat die türkische Regierung gemerkt, naja, am 7. Juni stehen Wahlen an und deswegen, also sie versuchen sozusagen im nationalistischen Spektrum zu fischen, Stimmen ganz, ganz stark. Das heißt, man hat immer mehr begonnen, so eine nationalistische Stimmung anzuheizen. Also Erdogan hat schon wenige Wochen danach gesagt, naja, also Dolmabahce, das kümmert mich gar nicht, damit habe ich nichts zu tun. Repression nahm zu und eben die Politik ging so weit, dass man eben versucht hat, durch Provokationen zum Beispiel die Guerilla in Auseinandersetzungen reinzuziehen. Also die Guerilla war Waffenstillstand und hat alles versucht, dass vor der 7. Juni-Wahl praktisch der Waffenstillstand abgebrochen wurde. Zum Beispiel gab es in Are am 11. April eine Provokation, folgendes, da hat das Militär eine kleine Militäreinheit mitten im Guerilla-Gebiet abgesetzt. Ja, und im Prinzip ging es darum, dass diese Einheit, die hätte sich überhaupt nicht gegen die Guerilla verteidigen können, aber hatte praktisch den Auftrag, die Guerilla-Stellungen anzugreifen. Also es war ein Selbstmordkommando, dass diese Soldaten sterben und dass man mit diesen Soldaten auch wirklich Politik machen kann, wie es, das werde ich in meinem Vortrag auch noch ein, zwei Mal erwähnen, wie es in der Türkei leider sehr, sehr oft passiert, um eben dort die nationalistische Stimmung zu entfachen. Jetzt haben sie nicht mit der Zivilgesellschaft gerechnet, die eben durch das Modell der demokratischen Autonomie sehr, sehr stark und sehr autonom reagiert. Die sind nämlich dann dazwischen gegangen, haben sich als lebende Schutzschilde hingestellt und haben die Soldaten geschützt. Und natürlich auch die Guerillas geschützt. Also haben gesagt, wir wollen diese Auseinandersetzung nicht, wir wollen Frieden, wir wollen keinen Krieg. Was ist passiert? Zwei Vertreter der DBP, also der kurdischen Partei in der Region, die auch zur DBP gehört, wurden erschossen von türkischen. Ab diesem Zeitpunkt wurde eigentlich auch komplett Abdullah Öcalan, also der eigentlich der Verhandlungsführer für die kurdische Seite ist, der ein Repräsentant für Millionen von Kurdinnen und Kurden ist, praktisch von der Kommunikation komplett abgeschnitten. Also er sitzt hier gefangen sowieso in einem Ein-Personen-Gefängnis auf Imral. Es waren ein paar Gefangene hinverlegt, jetzt wurden die auch wieder wegverlegt, also die Isolation ist praktisch komplett. Übrigens, die wegverlegt wurden, wurden jetzt auch komplett isoliert. Das heißt, mit denen ist auch keine Kommunikation möglich. Jetzt trotzdem, also bis zu diesem Wahltag gab es 168 Angriffe auf die HDP. Also Büros wurden angegriffen, es gab Ölangriffe, es gab alles Mögliche. Ja? Und trotzdem, vielleicht noch eine Erwähnung, am 5.6. natürlich der Anschlag in Ahmet. Dabei wurden 5 Personen getötet, 5 auf einer Wahlkundgebung der HDP, 100 Verletzte, also man versucht praktisch wirklich den Wahlkampf mit allem Terror zu zerstören, also man sagt, der IS hätte das getan, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Wahl, die Wahl, wie ihr wisst, geht ja gut aus, das heißt also 13,1% für die HDP, ziemlich hoher Wahlsieg. Zumal, also ich habe mehrere Wahlen in der Türkei schon beobachtet selber und dass man da überhaupt eine Stimme kriegt, ist eigentlich ein Wunder angesichts des Wahlbetrugs, der dort permanent eigentlich passiert. Also wir hatten bei mehreren Wahlen, hatten wir bewaffnete Kräfte in den Wahllokalen, die Leute dazu genötigt haben, bestimmte Wahlzettel auszufüllen. Wir hatten Situationen wie wie das natürlich ganz bekannt AKP vorher versucht, die Wählerinnen und Wähler zu bestechen, also mit Kühlschränken, mit Waschmaschinen, mit Geld und so weiter. Die Leute mussten dann auf den Koran schwören, dass sie dann die AKP wählen. Und wenn sie das nicht gemacht haben, wenn man sie insofern nicht vertraut hat, dann mussten sie auch noch ein Handyfoto von ihrem Wahlzettel einschicken. Ja? Also solche Praxen wurden angewandt, es wurden massive Drohungen angewandt und auch unter dem Gesichtspunkt sind 13,1% sehr, sehr viel. Und das bedeutet vor allem in den kurdischen Regionen teilweise Stimmen von 90%, mehr als 90%, über 80% im Jahr gehört. Also ein ganz, ganz entscheidender Wahlsieg. Und das hat natürlich die AKP in eine sehr, sehr schwierige Situation gebracht, vor allem weil das Präsidialsystem nicht durchsetzbar war. Das heißt also, AKP lässt keine Koalition zustande kommen, kurz gesagt, setzt auf eine Strategie des Chaos und vor allem, ja, die AKP erfährt den nächsten Schlag, nämlich, also erstens, sie hat jetzt ihr Başkanlık-System, ihr Präsidialsystem nicht durchgebracht, zweitens scheitert jetzt auch ihr anderes Projekt, nämlich in Rojava. Die AKP hatte nämlich großspurig die ganze Zeit bekannt gegeben, sie wird es nicht zulassen, dass sich die beiden isolierten Kantone Çizele und Afrin verbinden. Ja. Çizele und Kobani verbinden. Das heißt also, sie wollte alles daran setzen, dass das nicht passiert. Die haben dort Dschihadisten eingesetzt, das zeige ich euch nachher auch noch ein paar Bilder. Die haben über die Grenze permanent drüber geschossen. Also alles Mögliche eigentlich getan, Waffen geliefert, um die Befreiung von Giresbi zu verhindern. Giresbi hatte vorher, weil es unter IS-Kontrolle war, die ganze Zeit Strom. Ich war ja im November in Giresbi auch gewesen. Nachdem Giresbi befreit worden war, wurde der Strom aus der Türkei abgeschaltet. Ja? Also lauter solche Dinge. Giresbi wird permanent aus der Türkei beschossen. Also auch gerade auf die Zivilbevölkerung wird dort geschossen. Also sie lassen da nichts zur Ruhe kommen. Und auf der anderen Seite natürlich haben sie mit der Propaganda angefangen, ja, es würden Turkmenen von der YPG vertrieben werden, es würden Araberinnen von der YPG vertrieben werden, von den Verteidigungseinheiten dort. Und das hatte eben ganz, ganz deutlich das Ziel, natürlich eine Militärintervention durch die Türkei vorzubereiten, zu rechtfertigen und zumindest eine Pufferzone, so genannt, zwischen Kobani und Afrin aufzubauen. Vor der Befreiung von Giresbi gab es schon am 20. natürlich das Massaker von Suruç, also da werdet ihr euch alle dran erinnern. Da muss man vielleicht nicht so viel zu darüber sagen. Auch wieder ein Täter, der unter permanenter Polizeiüberwachung stand. Was vielleicht nicht so bekannt ist, kurz darauf, am 25. Juni, gab es ein weiteres ganz, ganz schweres Massaker. Und das war das Massaker von Kobani. Da möchte ich gleich noch ein bisschen drüber reden. Vielleicht kurz, das Massaker von Suruç diente natürlich dazu, um eine Repressionswelle sondersgleichen zu rechtfertigen. Also es wurden unter dem Vorwand Kampf gegen den Terror über 1400 Leute bis 2000 Leute inhaftiert. 400 höchstens waren Dschihadisten und die wurden nach Syrien abgeschoben zum Großteil, also in ihre Gebiete, ja. Während eben 1000 Leute aus der HDP mindestens inhaftiert worden sind. Ja, also das ist, da sieht man auch, gegen wen sich diese Operation gerichtet hatte. Nach dem Bombenanschlag von Suruç wurde auch dann sofort Kandil bombardiert, da wurden sofort die kurdischen Berge bombardiert, als Vorwand wurden zwei Polizisten genommen, die von einer autonomen Jugendgruppe in Suruç erschossen worden sind. Aufgrund dieses Bombardements beendet die HPG ihren Waffenstillstand. Was natürlich auch im Hintergrund ist, und das möchte ich euch jetzt so ein bisschen schildern, weil das ist vielleicht, kommt es hier immer so ein bisschen zu kurz, ist das Massaker von Kobani. Ich war selber eben auch im November in Kobani gewesen und wir haben uns mit Augenzeugen dieses Massakers unterhalten. Und dieses Massaker lief folgendermaßen ab. Also es kam an diesem 25.06. kamen Einheiten Einheiten des IS von Süden freikommen. Diese Einheiten waren in GPG-Kleidung gekleidet und sind in die Stadt rein und sind von Haus zu Haus und haben möglichst viele Leute, Männer, Frauen und Kinder umgebracht. Also ihr seht hier, das sind die Opfer des Massakers, teilweise sehr, sehr jung auch oder auch sehr alte Leute. Ja, diese Gruppe, immer wieder über Funk gesprochen und verschiedenste Quellen haben uns eben ganz, ganz deutlich bestätigt, dass immer auch wieder gesagt hat, ja, unsere Verstärkungsgruppe kommt gleich, die RPG hat so angefangen, die zurückzudrängen, was passiert dann von der türkischen Grenze? Und zwar nicht etwa über irgendeinen grünen Grenzübergang, was ja auch schon bezeichnend wäre, sondern über den offiziellen Grenzübergang von Akçakale kam die IS-Einheit mit Wagen rüber und haben praktisch die Massakrierenden dort nochmal unterstützt. Also deutlicher kann man eigentlich die Beteiligung und die Unterstützung der Türkei für Daesh, für den IS eigentlich nicht mehr machen. Und dieses Massaker, hier praktisch für die Opfer des Massakers, gab es dann in Kobani, gibt es einen eigenen Friedhof, weil es eben so viele waren, also über 200 Leute, die dort umgebracht worden sind. Natürlich heißt das, Waffenstillstand endet, politischer Weg ist verschwunden. Haben wir vorhin schon angedeutet, das Konzept der kurdischen Bewegung ist natürlich ist keine kriegerische Lösung, ist aber natürlich die Etablierung, der Aufbau der demokratischen Autonomie. Und natürlich war innerhalb von den Dolmabahce-Gesprächen, von den Protokollen, war natürlich auch zu sagen, ja, wir wollen autonomen Freiraum haben letzten Endes, wo wir unsere demokratische Autonomie aufbauen können. Jetzt, wenn Sie sagen, demokratische Autonomie ist ein System jenseits des Staates. Jetzt natürlich, wo klar ist, der Staat wird das nicht zulassen, oder also gesagt, naja, machen wir es halt selber. Ja? Wir nehmen uns diesen Freiraum und verschiedene Räte haben praktisch begonnen, selbst die demokratische Autonomie auszurufen. Also zum Beispiel in Schirnberg und in anderen Städten. Ich habe vor 3 Wochen mich mit einer Vertreterin der DWP, mit Nina Einer, unterhalten und sie meinte, ich habe sie halt gefragt, ja, war das denn ein zentraler Beschluss oder wie ist das eigentlich abgelaufen mit der Ausrufung der demokratischen Autonomie? Und sie meinte, nee, das gibt keinen zentralen Beschluss, es kann auch keinen zentralen Beschluss geben über die Ausrufung. Das gab es vor ein paar Jahren, da haben wir es versucht, so eine Bewegung zu sagen, wir rufen das jetzt aus. Diesmal war es eine Entscheidung von der Basis. Das heißt, ungleichzeitig, was vielleicht auch an bestimmten Punkten ein Problem war, riefen verschiedene Räte in verschiedenen Städten die demokratische Autonomie aus. Erstmal ganz friedlich in Form von Kundgebungen. Die hatten vorher schon verschiedene Räte aufgebaut, hatten verschiedene Modelle, die haben schon im Untergrund existiert. Also wir haben 2011 darüber auch schon mal dazu als Kampagne Tabuk Kurdistan schon mal so eine Arbeit gemacht, wo man sieht, okay, wie ist das System eigentlich in Nordkurdistan aufgebaut? Das heißt, es musste eigentlich nur noch offiziell deklariert werden. Und ich möchte euch jetzt mal dieses Modell kurz ein bisschen vorstellen. Da habe ich euch ein Zitat von Abdullah Öcalan ausgesucht. Die Schaffung einer Plattform, auf der sich alle Arten von sozialen und politischen Gruppen, religiöse Gemeinschaften oder intellektuelle Tendenzen sich selbst direkt in allen lokalen Entscheidungsprozessen ausdrücken können, kann auch als partizipative Demokratie bezeichnet werden. Also, entgegen dem Modell des monistischen Nationalstaats, also wie wenn jetzt die Republik Türkei zum Beispiel sieht, die nur eine Identität anerkennt, ja, oder eben des Panarabismus, oder eben des Pan-Islamismus, oder ähnlichen Ideen, sagt man, alle Menschen sollen mit ihren Identitäten sich selbst organisieren, sich selbst verwalten und in Räten zusammenkommen. Gut, jetzt kann man sagen, Papier ist geduldig, wie sieht das denn in der Praxis aus? In Nordkurdistan haben wir darüber geforscht, und wenn man es nennen will, haben uns damit auseinandergesetzt, haben viele Interviews gemacht und wir haben gemerkt, in Nordkurdistan, klar gibt es Regionen, wo das Modell sehr, sehr stark ist, aber natürlich durch die Repression, die Leute agieren mehr im Hintergrund. Ihr wisst, 2009 nach dem Wahlsieg der DTP damals begann die KJK-Operation, also die Operation gegen diese Selbstverwaltung mit über 9000 Gefangenen aus dem zivilen Bereich. Das heißt, alle Leute, die irgendwo eine Erfahrung hatten, wurden festgenommen. Das heißt, das Modell musste sich permanent erneuern. Das ist natürlich ein Problem bei Erfahrungen im Technik. Deswegen ist es natürlich besonders wichtig, wenn man sich so ein Modell der demokratischen Autonomie anschauen will, mal nach Bräutschagen zu gucken, wo dieses Modell sich praktisch in einem gewissen Rahmen in der Kriegssituation durchaus auch entfalten konnte. Wir haben hier in Dernitz mit einem Freund, der ist auch mit Selbstverwaltung gesprochen, und der hat, also in Rojava, in Chisile, und der hat sich so ein bisschen vorgestellt. Komin stehen, das ist die Kommune. Die Kommune ist die kleinste Einheit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel alle, wenn wir jetzt zum Beispiel alle hier in der Universitätsstraße wohnen würden, ob jemand wohnt, aber gut, wenn wir hier alle in der Universitätsstraße wohnen würden, in der Nachbarschaft, und wir vielleicht Vertreterinnen und Vertreter von, ja, Vertreterinnen und Vertreter von 40 Haushalten hier wären, dann würden wir eine Kommune bilden. Und die Kommune ist letzten Endes die höchste Instanz gesellschaftlich. Ja? Das heißt also, die Kommune ist der Anlaufpunkt überhaupt für alle Probleme, die es gibt. Ja? Also, sei es jetzt rechtliche Probleme, sei es jetzt Sicherheitsprobleme, sei es patriarchale Gewalt und Ähnliches. Dazu ist die Kommune, erstmal als eine Gesamtkommune organisiert, und dann gibt es eben jede Struktur parallel als eine autonome Frauenstruktur, ja, als einen autonomen Frauenrat. Und natürlich, jede Kommune muss ein Modell der Co-Vorsitzenden haben. Ja? Also es muss mindestens ein Mann und eine Frau sein. Jetzt fragt ihr natürlich vielleicht, ja, wie ist es dann mit den unterschiedlichen Identitäten, die da ankommen? Ja, wenn wir jetzt eine Identität haben, zum Beispiel in der Kommune eine bestimmte Anzahl von Esidinnen und Esiden leben oder eine bestimmte Anzahl von Sunniten leben oder eine bestimmte Anzahl von Christen leben, dann bekommen die automatisch, auch wenn das eine sehr, sehr kleine Anzahl ist, bekommen die automatisch erst einen Sitz mit dem Vorstand und natürlich auch entsprechend Vertreterinnen in der Kommune. So, und natürlich auf der anderen Seite wird, sagen, man hofft darauf, und teilweise passiert es auch schon, dass sich diese Gruppen dann auch selbst verwalten und selbst in entsprechenden Räten organisieren und man sich sozusagen dann nochmal auf einer anderen Ebene trifft. Das ist hier so ein Comité, das ist ein Zentrum von so einer Kommune. Also hier optimal, ja, 20 Häuser in Gebieten, wo die schlechter organisiert sind oder sagen wir mal, die nicht so dicht organisiert sind, wo es keine so starke Verankerung gibt, da hat man auch manchmal 53 Haushalte in einer Kommune. Also das kann sich durchaus unterscheiden. Und es geht halt wirklich um die ganz konkreten Probleme, weil man eben im demokratischen Konföderalismus, in der demokratischen Autonomie davon ausgeht, dass diese Probleme an der Basis gelöst werden müssen, weil die Basis sozusagen die Probleme am besten kennt, ihre eigenen Probleme. Jetzt natürlich die Frage, was ist mit Problemen, die jetzt die Basis über sozusagen die Möglichkeiten einer Kommune übersteigen, die mehrere Kommunen einschließen. Da haben wir natürlich dann Stadtteilräte, die aus den Delegierten der Kommunen bestehen. Wir haben dann Räte für die Stadt und wir haben dann eben noch eine Regional-Kantonalsebene und so weiter. Aber es geht eben darum, die höheren Institutionen sollten, und sind dazu angehalten, und muss natürlich immer wieder auch korrigiert werden, sollten eben nur koordinierende Funktion haben und keine Funktion in dem Sinne, dass sie jetzt bestimmen, was passiert, im Sinne von autoritärer Machtstruktur haben. Das ist so ein Treffen von jetzt ein paar Koordinationspersonen von verschiedenen Kommunen in diesem Kommunenzentrum. Ihr seht natürlich, in Rojava ist eines der größten Probleme das Stromproblem. Ja? Also hat man ganz häufig die Situation, ein Titel für unser Buch wäre auch gewesen, Rojava riecht nach Diesel. Warum? Es ist wirklich so, dass die Leute Generatoren betreiben müssen, überall Generatoren betreiben müssen, um irgendwoher Energie zu kriegen. Denn Rojava steht wahrscheinlich unter einem Embargo. Unter einem Embargo von der Türkei aus, das heißt also die türkische Grenze kommt schon gar nichts rüber aus der Dschihadisten. Und über ab und zu, ich will jetzt auch nicht ganz zu weit gehen, ab und zu kommen auch, ab und zu wird auch die Grenze von Kobanin geöffnet an bestimmten Tagen. Ja? Aber meistens ist die Grenze geschlossen und es kommen zum Beispiel Hilfstransporte und ähnliches sehr, sehr große Schwierigkeiten rüberzukommen. Und ähnlich, fast noch strenger, leider, das mussten wir selber auch häufig erfahren, sieht die Grenze nach Südkurdistan aus. Die Grenze zum, von der KDP, also von der Barzani-Partei, kontrollierten Region, die eben politisch sehr, sehr stark abhängig auch ist von der Türkei. Und da, da sieht man eben auch nochmal so ein bisschen die Differenz. Ja, die haben, die wollen ja jetzt auch ein Referendum über die nationalstaatliche Unabhängigkeit vielleicht halten. Es gibt solche Diskussionen in Südkurdistan. Aber nationalstaatliche Unabhängigkeit bedeutet heute heutzutage eigentlich gar nichts. Das sehen wir an dem Beispiel. Das sieht man eben an der absoluten Abhängigkeit von der Türkei. Wir haben sogar jetzt bei Mosul türkische Soldaten stationiert in Başika und die haben und die dienen eigentlich vor allem dazu natürlich, um dort die türkische Hegemonie in der Region voranzutreiben. Die Kommune, um praktisch die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen, hat die Kommune verschiedene Kommissionen. Das heißt also natürlich, muss die Kommune zum Beispiel ihre Verteidigung organisieren. Bedeutet also, es gibt HPJ, Hezen Palästina Jawari, das heißt so viel wie gesellschaftliche Verteidigungskräfte und die sind praktisch an die Räte angeschlossen und die kümmern sich praktisch um die Stadt, um die Verteidigung des Stadtviertels. Also zum Beispiel, als wir in Hasseke damals waren, da hat gerade das Regime angegriffen und IS hat auch an einem Punkt dann dort angegriffen und dann war das zum Beispiel so, da konnte man wunderbar beobachten, wie dann die Selbstverteidigungskräfte wirklich ausgeschwärmt sind an bestimmten Punkten, um die Stadtviertel dann auch wirklich zu verteidigen. Das sind dann alte Leute, junge Leute, ganz verschiedene Leute. Also das ist zum Beispiel eine Kämpferin dieser gesellschaftlichen Verteidigungskräfte aus Kobani, auf dem bestimmten Gebiet. Ja. Natürlich geht darüber hinaus, geht es darüber hinaus um Ökonomie, um Gerechtigkeit und um andere Aspekte. Gerechtigkeit ist natürlich ein ganz, ganz altes Thema. Ja. Es gibt in den Kommunen Malagel, das heißt also sowas übersetzt, wenn man sagt Volkshaus, und dort geht man mit allen Problemen eigentlich hin. Ja, das heißt also, wenn es einen Konflikt gibt, einen Nachbarschaftsstreit oder ähnliches, dann setzt sich das Malagel damit auseinander und versucht eben eine einvernehmliche Lösung erstmal zu finden. Ich war 2011 in Nordkurdistan in Geber, also Yüksekova, und dort haben wir so eine damals hießen die Kommission noch Volksbeziehungskommissionen, und haben dort praktisch eine Kommission besucht, die hat da gerade sozusagen so ein paar Urteile gemacht und Streits geschlichtet und so weiter. Und mit denen haben wir uns dann unterhalten. Dann haben gemeint, ja, was ist denn eigentlich, was macht ihr da? Was ist euer Unterschied? Was sind eure Strafen? Und dann haben sie gesagt, naja, wir haben jetzt kein so primitives Rechtssystem wie hier in Europa, dass wir glauben, wir sperren Leute 15 Jahre weg und sie kommen dann verändert raus. Wir wollen keine Strafgesellschaft, sondern wir wollen eben ein anderes Modell der gesellschaftlichen Veränderung schaffen. Ja? Und nach dem Prinzip funktioniert eben dieses Malagel. Gleichzeitig gibt es das Malagin. Alle Fälle von patriarchaler Gewalt, alle Fälle, wo Anliegen von Frauen mit drin sind, werden vom Malagin, das heißt von der Frauenbewegung organisiert, dass nicht in die Situation kommt, dass Männer über patriarchale Gewalt oder Ähnliches entscheiden können oder ihre Machtposition ausspielen können. Der Punkt ist aber natürlich, Justiz hat natürlich ein Problem, es geht bis zu einem gewissen Grad, bis zu einer gewissen Schere, der Seele gibt eine Rolle, aber auch sowas wie eine förmliche Justiz. Ja? Es gibt eine förmliche Justiz mit Gesetzen. Das sind zum Teil dann Gesetzbücher, wo man sagt, okay, wir gucken jetzt mal, so dann Leute, auch Aktivistinnen, Juristinnen und ganz verschiedene Leute, die sich das angucken, die Gesetze, die es vorher eben vom Regime gab, und man guckt eben, was passt vom Gesellschaftsvertrag dazu und was passt nicht dazu, was kann man drin lassen, was kann man ausnehmen. Ja? Und natürlich gibt es in Rojava, oder das heißt natürlich, in Rojava gibt es auch Gefängnisse. Die Situation ist die, viel oft diskutiert, die sagen immer, ja, klar, wir möchten eine Gesellschaft ohne Knäste, wir möchten Rehabilitationszentren, wir möchten eine Auseinandersetzung mit den Leuten haben, mit der Gesellschaftlichkeit. Aber was machst du mit Leuten von IS oder Ähnliches, die gefangen genommen wurden? Ja, also da besteht natürlich ein ganz großer Widerspruch zwischen der Notwendigkeit der Realität und dem, was man sozusagen eigentlich für einen Anspruch hat, weil das werden ganz, ganz wichtige Schritte in die Richtung übernommen. Und es gibt eben nicht nur die normale Justiz, sondern wenn jetzt ein Delikt so schwer ist oder so problematisch ist, dass es eben das Malagel oder das Malagin, oder wenn die Person natürlich dann in Berufung geht zum Beispiel, das ist natürlich keine Endentscheidungsinstanz, dann kommt es vor eine Justizkommission und wir entscheiden jetzt, ist das Delikt ein Delikt, was in den Bereich der praktischen Justiz, kann man sagen, geht, oder ist es ein Delikt, was in den Bereich der Plattform geht? Und eine Plattform, das ist was ganz Interessantes. Also stellt euch mal vor, ich wäre jetzt jemand, der zum Beispiel Brot geklaut hat. Ja? Dann würde jetzt hier noch ein Divan stehen, also ich, und wir würden darüber reden, wie ich eigentlich dazu komme, sowas zu tun. Letzten Endes, oder da habe ich jetzt bereits mit dem Brot ganz, ganz bewusst gewählt, würde, weil das haben eben Leute von der Justizkommission auch gesagt, hier sitzen dann Leute aus der Bevölkerung, aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, Betroffene und so weiter. Man versucht jetzt eine Einigung zu finden. Ja? Man versucht sich damit auseinanderzusetzen, und gerade bei dem Beispiel Brotklauen geht es dann darum zu sagen, nee, die Person, die das Brot geklaut hat, ist jetzt vielleicht gar nicht auf der Anklagebank, sondern alle, die in der Gesellschaft sind und es eigentlich notwendig machen, dass jemand Brot klaut, sitzen auf der Anklagebank. Und das Problem muss gesellschaftlich gelöst werden. Das heißt also, kritisiert wird sozusagen nicht eben das Individuum, sondern der Moment in der Geschichte, wie es immer heißt. Also es geht sozusagen um den Akt, um die Handlung, die passiert, und nicht eben darum, dass es eine bestimmte Person tut. Bei bestimmten Dingen ist es möglich, bei anderen Dingen nicht. Klar, wenn es hoch emotionalisierte Geschichten sind, dann kannst du nicht jemanden von der Plattform stellen, dann wird es sozusagen eine Katastrophe. Ein ganz, ganz entscheidendes Paradigma von der demokratischen Autonomie, das ist in Baku, in Bashur, in der polnischen Freiheitsbewegung, in Rojava, in Rojland, einfach eine der Grundprinzipien ist, das Patriarchat wird als ein gesellschaftlicher Hauptwiderspruch gesehen. Das hat vor allem was auch natürlich mit der historischen Herangehensweise der kurdischen Freiheitsbewegung zu tun, dass sie eben sagt, noch vor dem Widerspruch Kapital-Arbeit gab es den Widerspruch Gesellschaft-Staat. Und der Widerspruch und Gesellschaft ist ein Konstrukt, Staat ist ein Konstrukt, das auf dem Patriarchat aufbaut. Deswegen muss das Patriarchat als ein ganz, ganz zentraler Punkt von uns, von der Bewegung, angegriffen werden, muss verändert werden, muss aufgehoben werden. Deswegen steht die Frauenbewegung ganz, ganz vorne, und Frauen spielen in der kurdischen Freiheitsbewegung eben auch so eine Avantgarde-Rolle. Das heißt, sie sind auch selbst organisiert, auch im ökonomischen Bereich, in allen Bereichen. Ich könnte jetzt noch, Moment, das ist hier zum Beispiel so eine Frauenratsversammlung in Derik, wo praktisch über die Organisierung, wie kann man diese Räte ausweiten und so weiter gesprochen wurde. Auf solchen Versammlungen wird da zum Beispiel auch darüber gesprochen, also ein Fall, der diskutiert wurde, war ja, unsere Nachbarin, wir sind jetzt von Haus zu Haus gegangen als Kommune, und uns fiel auf, diese Familie, die sperren ihre Tochter ein. Was machen wir? Da gab es verschiedene Meinungen dazu. Letzten Endes wurde dann der Beschluss gefasst zu sagen, wir gehen zu der Familie und sagen, das geht so nicht. Wir geben der Familie entsprechende Informationen, entsprechende Bildung, dass sie sich daran zu halten. daran halten sollen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden wir eine andere Lösung für die Tochter finden. Dann gibt es Frauenstrukturen, dann werden Frauenstrukturen aufgebaut in Europa, zum Beispiel Frauenkooperativen, Frauendörfer sind in Planung, aber eben auch wieder nicht nach dem Konzept von Frauenfluchthäusern, sondern nach offensiven Institutionen. Die sozusagen sagen, wir sind Frauenkulturzentren, da wurde immer darauf Wert gelegt, die dann praktisch offensiv nach außen agieren. Ja, die Situation, springen wir wieder nach Nordkurdistan, das war vielleicht ein ganz kleiner Einblick, wir kommen auch immer wieder auf Aspekte zurück. Die Situation in Nordkurdistan ist natürlich immer weiter von Startzeiten eskaliert worden. Also es gibt dann mittlerweile Twitter-Accounts, auf denen die dann auch JITEM nach der Todesschwadron des türkischen Staates, die wahrscheinlich etwa 17.000 Verschwundene auf dem Gewissen hat, benannt sind. Und zum Beispiel gibt es diesen JITEM-Twitter-Account und darauf haben dann Sicherheitskräfte Video gepostet, das haben sie aus einem Panzer rausgefilmt, wie eben dieser Filmemacher Haji Lokman Birnik in Dicle, man hat es im Viertel in Schirnach, also er ist vorher erschossen worden, hat 20 Schussverletzungen gehabt und dann am Hals durch die Stadt geschleift worden. Ja. Das wird immer wieder als Mittel der psychologischen Kriegsführung veröffentlicht, genau durchgeführt. Genauso wie in Bartodar zum Beispiel die Guerillakämpferin Ikin war nackt in der Öffentlichkeit präsentiert wurde, in der Leiche, ja, ihr Körper. Und das hat natürlich entsprechende Reaktionen ausgelöst. Zusammen mit den Festnahmeoperationen, dass die Leute eben gesagt haben, wir müssen uns jetzt selbst organisieren, wir müssen unsere Stadtviertel verteidigen. Und gerade in Gebieten, wo die Bewegung sehr, sehr stark war, hat man eben auch gesagt, wir gehen jetzt Häme aus und die Jugendbewegung verteidigt die Stadtviertel. Es hat natürlich auch noch was damit zu tun, dass sich das Klima total verschärft hat. Also es gab der Staat, also permanent eigentlich, der Waffenstillstand war ja zu Ende. Es gab Aktionen von der Guerilla, es gab Gefechte. Man kann eigentlich sagen, es sind permanent in Gefechten Soldaten gefallen. Diese gefallenen Soldaten existieren für den türkischen Staat nicht. Ja? Die existieren nur dann, wenn das politisch sinnvoll ist. Und so wurde ein Ereignis herausgegriffen. In Oranmar war das, also Dalıca, oder später. Und ein Ereignis herausgegriffen, 13 Soldaten sind gefallen bei einer Aktion der Guerilla, bei einem Angriff auf Guerilla-Stellungen. Und da wurde natürlich die nationalistische Stimmung richtig angeheizt. Ich weiß nicht, wir hatten in Berlin auch Fahnen herrscht zu dem Zeitpunkt. Es gab eben ganz, ganz massive Angriffe auf HDP-Büros, HDP-Zentrale wurde angezündet und so weiter. In Ankara Bombardierungen gab es, in Cizre wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Innerhalb von 9 Tagen wurden 21 Zivilisten erschossen von türkischen staatlichen Kräften. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund, wo sich dann die Jugendbewegung nochmal massiver organisiert hat. Also YDGH und YDGK, also das sind sozusagen Jugendliche, auch wieder autonom organisiert, die Jugendliche Frauenbewegung und nochmal darüber Jugendbewegung gemischt oder beziehungsweise Männer. Und die haben praktisch die Verteidigung der Stadtviertel dann auch wirklich erstmal übernommen. Die haben nicht nur das gemacht, in den Stadtvierteln, aus denen das Militär verdrängt worden ist, haben die dann auch angefangen, zum Beispiel wieder in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor der kurdischen Bewegung. Das heißt, die haben zum Beispiel, also von der YDGK ist zum Beispiel eins bekannt, die haben Zwangsehen verhindert. Also die sind dann in der Hochzeit rein, haben die minderjährige Braut aus der Hochzeit dann rausgeholt zum Beispiel. Also solche Aktionen auch durchaus in die Gesellschaft rein durchgeführt. Vielleicht kurz eine Bilanz, und das ist jetzt eine Bilanz etwa von Juni bis Oktober. Also wir haben 5.000 Festnahmen, 1.400 Inhaftierungen und 262 Tote allein jetzt von Herbst bis von Juni bis Oktober letzten Jahres. Also das sind Bilanzen des Menschenrechtsvereins IHD. Deswegen natürlich Selbstorganisierung, also Hier sehen wir jetzt von der JGH eine Selbstverteidigung an den Barrikaden. Also haben natürlich dann Stellungen aufgebaut. Der türkische Staat hat nicht darauf reagiert, zu sagen, ja, uns entgleiten jetzt irgendwie Stadtteile, wir sollten vielleicht mal darüber reden, ob wir ein Problem haben, sondern es wurde ja leider als militärisches Problem gesehen. Und man hat gesagt, man muss jetzt an den wenigen Städten oder an den Städten, in denen das offensichtlich wird, muss man Exempel statuieren. Das heißt also, man hat Artillerie aufgefahren, man hat Panzer aufgefahren und man hat begonnen, eben diese Städte mit allen Waffen, bis auf Luftwaffe, Hubschraubern auch, okay, aber nicht als Flugzeug, mit allen Waffen, die man so hatte, zu bombardieren. Das heißt also, wirklich schwere Kriegswaffen wurden gegen Städte eingesetzt. Und wenn ihr jetzt Bilder aus Chisinau seht, dann sieht das so ähnlich aus wie Kobani oder andere Orte in Syrien. Und natürlich, Yedigash und YDGK sind erstmal autonome Jugendorganisationen, haben dann gesagt, ja, wir können als Jugendliche oder war klar, die Jugendlichen können alleine nicht die Barrikaden schützen. Es gab dann ältere Leute dazu. Es kam ja aus der ganzen Gesellschaft, kann man sagen, Leute wirklich, gerade aus dem Sur, aber auch in Chisinau dazu, die eben die Barrikaden verteidigt haben. Und deswegen wurde die YDGH und YDGK wurden sozusagen Teil der größeren Organisation, und zwar der YPC, die eben dementsprechend nach dem Modell der YPG in Rojava gegründet wurde, also Yekinien Palästina Zivil, also die zivilen Selbstverteidigungseinheiten. Hier sehen wir zum Beispiel dann auch wieder so eine autonome Fraueneinheit von diesen Gruppen. Und vielleicht seid ihr jetzt, sind manche vielleicht denken, oh, so viele Waffen und so weiter. Das ist nicht das Prinzip der kurdischen Bewegung, was ich von Anfang an gesagt habe. Das ist eine Notwendigkeit. Ich habe euch hier ein Zitat rausgesucht, was ich in einem EPG-Stützpunkt gesehen habe in Rojava. Da steht Shoresha Gine. Also, die Revolution der Frauen ist eine Revolution der Rosen. Und da steckt eigentlich plötzlich jetzt erstmal so an der Rosen, dann ist Frauen mit Rosen verglichen. Es geht darum was anderes. Es geht darum, Rosen haben Dornen. Das heißt also, jegliches natürliches Wesen, heißt es immer, hat eigentlich eine gewisse Form von Selbstschutz und Selbstverteidigung. Wie eben die Rosen diese Dornen. Das heißt, man geht davon aus, dass man sozusagen nicht aktiv angreift, ja, sondern aber natürlich sich selbst schützt, die eigenen Strukturen schützt, sich vor Angriffen des Staates auch schützt. Und da kann es natürlich auch sein, dass man sagt, naja, hier wird unsere Natur angegriffen mit dem Staudammprojekt. Und na klar gehen wir da militant dagegen vor, weil das ist auch ein Angriff auf uns. Das ist ein ein anderer Begriff von Selbstverteidigung, der dahinter steckt. Aber es geht wirklich um das Prinzip legitimer Selbstverteidigung. Es geht vor allem darum, dass Gewalt oder Verteidigung eigentlich das letzte Mittel ist. Der Weg ist immer der Dialog. Das sehen wir auch zum Beispiel, das haben wir in Friedensprozessen, Friedensverhandlungen in Bakur oder Türkei gesehen, das sehen wir aber auch vor allem in Rojava. In Rojava ist die Situation so, verschiedene Kreise sagen immer, ja, die Selbstverwaltung existiert ja nur, weil sie ja mit dem Regime kollaboriert oder ähnliches. Das ist vollkommen absurd. Also wie gesagt, Selbstwahlen, Hasseke, da hat das Regime angegriffen, da sind Freunde auch gefallen in dem Kampf dort. Und dann kam aber die absurde Situation, dann fahren wir nach Kamischlo und dann stehen wir plötzlich neben dem syrischen Soldaten beim Bäcker. Und dann haben wir natürlich schon gefragt, wo kommt eigentlich dieser Widerspruch her? Und haben natürlich auch viel nachgefragt. Und dann ist das natürlich so, dass man sagt, wir wollen eine friedliche Lösung in Syrien. Und solange wir von denen nicht angegriffen werden, solange schlagen wir auch nicht zurück. Kann man jetzt so erstmal als eine Parole sehen, aber ganz deutlich wurde die Situation dann, als das syrische Militär Jugendliche zwangsrekrutiert hat. Da ist dann die YPG ausgedrückt, da Stützpunkte umstellt vom syrischen Staat und vom syrischen Militär in Kamischlo, die es noch in einem bestimmten Stadtviertel gibt. Sonst eigentlich. Also quasi gibt es kein Regime mehr, der Flughafen und ein, zwei Stadtviertel gehören dazu. Hat vor allem was damit zu tun, dass die Bevölkerung auch dem syrischen Staat nahesteht und dass eben an diesem Staat sozusagen ein Stück weit hängt und deswegen lässt man das auch so. Und man hat eben diese Stützpunkte gestellt und hat gesagt, nee, wir lasst jetzt die Leute raus, sonst schmeißen wir euch raus. Und dann, dann hatte das auch Erfolg. Genauso in Hasseke die Gefechte. Das war auch so. Da blieben zwei, drei Tage die Gefechte, dann hat man den paar Stützpunkte abgenommen gehabt und dann hat man versucht, wieder einen Waffenstillstand und eine friedliche Lösung zu finden. Und das ist genau, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip der kurdischen Bewegung, was die auch so ganz, ganz besonders im Mittleren Osten macht. Also sie setzt auf den Dialog, sie setzt auf die politische Auseinandersetzung, auf die friedliche Lösung, auf eine Koexistenz von den Menschen und auf ein Modell, das sich eben, ja, man kann sagen, wirklich selbst durch Überzeugung ausweitet. Also zum Beispiel auch durch eine alternative Ökonomie. Alternative Ökonomie ist ein ganz wichtiges Thema. Es wird zum Beispiel eine Ökonomie in der Nordlamar angestrebt, die eben auch unter der Kontrolle der Kommunen steht. Das heißt also, das Land, das vorher dem Regime gehört hat, das wurde nicht an die vorherigen Besitzer zurückgegeben, sondern es wurde an die Kommunen übergeben, immer nur für bestimmte Zeiten, dass die das mit Kooperativen bewirtschaften. Diese Kooperativen sind aber auch nicht, es sollen aber auch nicht zu konkurrierenden Kleinunternehmen werden, sondern die sind immer der demokratischen Kontrolle der Räte unterstellt. Und so will man praktisch auch eine alternative Ökonomie aufbauen. Also es gibt sehr viel zu erzählen. Dieses Modell von der alternativen Ökonomie, von der Selbstverwaltung, ob das jetzt in Baku oder Nordkurdistan oder in Rojava ist natürlich ein Modell, was von allen Seiten angegriffen wird. Ich habe schon kurz das Embargo erwähnt, immer wieder erwähnt, Türkei und IS arbeiten zusammen. Die Zusammenarbeit, hier kommen die Leute immer, was gibt es da eigentlich für Belege? Nach den Belegen kann man zum Beispiel Can Dündar fragen, der gerade im Knast mit der Türkei im Knast sitzt, der Journalist in Cumhuriyet, der veröffentlicht hat, Waffen eben an dschihadistische Gruppen aus der Türkei geliefert worden sind. Andere Belege, vielleicht aus eigener Beobachtung, selbst in Serekanir. In Serekanir gab es einen Doppelanschlag, zwei Autobomben sind explodiert. War übrigens, also IS hat zwei Autobomben explodieren lassen, 13 Menschen sind gestorben, daraufhin hat die JPG eine Operation gemacht, und haben einen Stützpunkt praktisch vom IS erobert und wir konnten den Stützpunkt danach kurz darauf besuchen. Und ihr seht hier, da ist noch Sprengstoff und Detonatoren und so weiter drin, also das sind praktisch die fertigen Bomben, die man in solche Dinge, die man zum Beispiel im Auto oder ähnlichem dann benutzt oder die IS benutzt. Bei diesen Bomben lagen ganz, ganz massiv solche Päckchen. Und für die, die vielleicht kein Türkisch verstehen, Suudi Arabistan, Türkei, LLE heißt Saudi-Arabien, Türkei, Hand in Hand. Das sind Pakete für Ramadan und hier steht noch drauf für unsere kämpfenden Freunde in Syrien. Ja, also mehr braucht man nicht mehr. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere ähnliche Dokumente, die diese Verbindung wirklich mehr als deutlich überlegen. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Ja, hier haben wir jetzt nochmal eine Einheit der YPG oder YPG und YPG, die ist auch in einer Mandantenakademie im Kanton Chisele auch. Und natürlich Kobani. Der Kampf von YPG und YPG war für Roger, für Baku auch wirklich nochmal eine Inspiration. Also, wenn wir jetzt zurückschauen, sozusagen, demokratischer Konfederalismus, die ersten Schritte wurden in Baku gegangen, wurde entwickelt, wurde umgesetzt, das Modell. Dann gab es in Rojava die befreiten Gebiete, dann wurde das dort praktisch massiv zur Praxis. Der Kampf um Kobani dann, haben sich auch ganz viele Leute aus allen Teilen Kurdistans an dem Kampf beteiligt, haben in diesem Kampf gelernt, haben sich mit den Kollegen auseinandergesetzt und sind natürlich auch zurückgegangen in die Region. Es gab dann im Dialog, hat sich dann so ein ganz, ganz offen nochmal ein ganz neues Selbstbewusstsein auch gezeigt. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum die Türkei gegen die Region losgeht, aber auch warum die EU, der Westen eigentlich zu dem Massaker in Kurdistan, im Nordkurdistan vollkommen schweigt. Ja. Wir haben ja sogar vor Kobani hatten wir die Situation, als wir 2013 dort waren, gab es das Massaker von Tel Hassel und Tel Haram. 73 Zivilisten von Dschihadisten umgebracht. Ja. Wir haben die Überlebenden interviewt und wir haben dann, die Überlebenden haben unter anderem gesagt, haben gefragt, ja, wie sahen denn die irgendwann Kommandanten bei denen Deutsch gesprochen. Haben wir gefragt, ja, wie sahen denn die Kommandanten aus? Und dann haben die Familie auf mich gezeigt und gesagt, so wie du. Also das sind Leute, die, also wir haben in Deutschland einen Skandal gehabt, dass nämlich zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst sogenannte Gefährder nach Syrien gelassen hat als Kämpfer gegen das Assad-Regime für die Opposition. Genau solche Leute sind, dass sie dort Morde begehen. Wir haben dann Ende 2013 Anfrage stellen lassen im Bundestag, ob denn der Bundesregierung irgendwas bekannt ist von Verbrechen von Dschihadisten in Syrien. Und haben gemeint, nein. Das Einzige, also da ist uns nichts bekannt, das Einzige, worüber wir besorgt sind, ist die Diktatur der PYD, also die Selbstverwaltung in Rojava. Und das hat eben so ganz, ganz deutlich auch die politische Richtung gezeigt, die diese Haltung, die das genommen hat. Und eigentlich, Paradigmenwechsel fand mit Kobani statt, genau wie in der Wahrnehmung auch, warum, oder zumindest ein vorgeblicher Paradigmenwechsel, sagen wir es mal so, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber er fand statt. Denkt dran, Kerry hat gesagt, noch im Oktober hat Kerry gesagt, Kobani wird fallen, hat keine strategische Bedeutung, hat dann Prinzip Erdogan wiedergecallt. Aber es gab weltweit Proteste, es sind weltweit Leute aufgestanden, die haben wirklich auch sogar in Kabul, gab es am 4. November 2014 große Demonstrationen für Kobani, ja, bis in die USA und die ganze Welt hoch, und es war nicht mehr möglich, sozusagen diesen Konflikt zu ignorieren. Ich denke, das ist eben auch unser Punkt. Wenn wir uns jetzt diese Bilder angucken aus Diyarbakir, aus Sinope, aus Cizre, dann seht ihr, ist der Unterschied nicht so groß von Kobani. Und die kurdische Bewegung, also wir haben hier nochmal ein paar Zahlen, also 50 Ausgangssperren, mehr als 50 Ausgangssperren, im Dezember war es 52, da ist nicht mehr ganz mitgezählt. Diyarbakir Sur seit über 50 Tagen unter Ausgangssperren, Cizre seit 40 Tagen, 200 bis 300 durch die Polizei und Militär getötete Zivilpersonen, darunter auch wieder Kinder. Wir haben gerade ganz, ganz akut die Situation, dass, ja, das hätte ich fast gesagt, 30 Personen, ein Haus wurde bombardiert in Cizre vom Militär, 30 Personen waren dort im Keller eingeschlossen, sind dort seit 13 Tagen im Keller eingeschlossen, umstellt von türkischen Panzern. Es wird dort keinerlei Hilfe reingelassen. Ja? Das heißt, die Leute sterben. Es sind 7 Leute schon gestorben. Die ersten sind schon am ersten Tag gestorben. Und stellt euch mal vor, die sitzen jetzt da verletzt im Keller. Sie haben kein Wasser, keine Versorgung, sonstige. Und das ist eigentlich wieder ein absoluter menschlicher Skandal, der dort passiert. Und ich denke, die Menschen dort haben die Parole dem türkischen Staat gegenüber, so sehr ihr IS werdet, so sehr werden wir Kobani. Und die Parole sollten wir aufgreifen, wir sollten die gleiche Solidarität oder sogar unsere Solidarität noch steigern im Kampf, in Solidarität mit dem Kampf mit den Menschen in Baku. Okay, ich habe eine Frage, bevor die Frage startet. Du hast wegen alternative Ökonomie gesprochen. Also in Syrien herrscht seit 5 Jahren, fast 5 Jahren einen Bürgerkrieg und es gibt Unruhezeit, die Unruhephase. Also hat das System auch gegen Neoliberalismus eine Chance? Okay, in Rojava, meinst du? Ja, in Rojava. Okay, also erstmal müssen wir unterscheiden, Situation von Gesamtsyrien, die Situation von Rojava. In Rojava ist die Situation, dass ein Großteil von der Region noch nicht so zerstört ist, wie jetzt der Rest von Syrien, jetzt von Kobani abgesehen. Aber ich denke schon, dass dieses Modell, also es ist wirklich eine schwierige Diskussion. Ich denke, es liegt auch ein bisschen an uns, wie weit die Region diese Selbstorganisierung eine Chance gegen den Neoliberalismus hat. Wir haben ja neben Rojava, liegt Baku, also Südkurdistan, und dort haben wir dank zum guten Neoliberalismus, wir haben dort Ministerpaläste und so weiter. Es gibt natürlich viele Leute, die sich auch dort gegangen hätte und das Südkurdistan als ein Ideal sehen. Nun tritt aber auch in Südkurdistan gerade eine ziemliche Ernüchterung über diesen neofeudalen Mischung mit Neoliberalismus ein. Das heißt, ich sehe schon auf der einen Seite große Chancen in dem Modell. Es hat aber vor allem, hängt das davon ab, wie groß die Solidarität der Menschen dort ist, wie die Unterstützung läuft. Denn man kann nicht unbegrenzt mit dem Embargo aushalten. Ich denke aber, die Chancen sind trotzdem gar nicht so schlecht, denn gerade Rojava hat den Vorteil, dass es eine sehr, sehr landwirtschaftliche Region ist. Das heißt also, wir haben kein Ernährungsproblem in Rojava. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, wenn man praktisch die Ökonomie wirklich auf so eine kommunale Basis stellt, dann hat man Chancen, etwas gegen diesen Neoliberalismus zu tun. Aber was natürlich passiert, wenn jetzt Großinvestoren kommen, die Leute sagen, Rojava wollen diese Investoren nicht. Also zum Beispiel gab es Versuche mit einer ganzen Menge von Kapital aus Saudi-Arabien in Serikamir reinzukommen. Das wurde abgelehnt von den Räten, das wurde nicht akzeptiert. Man versucht kommunale Kaufhäuser aufzubauen, man versucht da auch wirklich zu intervenieren. Aber das hat auch wirklich was mit der stärkeren Bewegung zu tun. Die Hoffnung ist natürlich groß, aber ich denke, da müssen wir auch wirklich dann in der Solidarität mitarbeiten, gucken, was können wir von den Projekten lernen, wie können wir mit den Projekten zusammenarbeiten und wie können wir dort auch kooperativ unterstützen, das ist immer so politisch und praktisch. Doch, ich habe noch eine zweite Frage. Du hast uns die Fotos von den zivilen Selbstverteidigungseinheiten gezeigt. Das waren verantwortlich. Ja, man sieht, dass sie eigentlich militärisch nicht gut ausgestattet sind, wenn man es mit der türkischen Armee halt vergleicht. Und zudem auch noch halt kleinmaschinen gesehen. Es sind halt Winterbedingungen und haben halt dünne Jacken an. Wie lange können sie den Krieg gegen NATO-Mitglied Türkei eigentlich noch führen? Also und noch vielleicht weiterhin? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, einen Hoffnungsschimmer, dass die Friedensgespräche wieder aufgenommen werden? Also ich denke, die Friedensgespräche müssen an einem gewissen Punkt wieder aufgenommen werden. Von Seiten des türkischen Staates ist es nur die Frage, wann schafft man es, den türkischen Staat dazu zu zwingen. Jetzt ist es Winter, es sind offiziell haben wir jetzt zwei Städte, die im Aufstand sind, aber das ist nur die offizielle Zahl. Ich habe euch gerade dieses Bild zum Beispiel aus Idlib gezeigt. Städte wie Yüksekova, Städte wie Schirnak, Städte, ganz, ganz viele andere Städte, das sind die Stadtflächen natürlich genauso im Aufstand, beziehungsweise bereit für den Aufstand. Und naja, da sind die Städte ausgestattet. Das hat aber vor allem was damit zu tun, dass es wirklich zivile Verteidigungseinheiten sind. Bis jetzt gibt es so gut wie keine Intervention von der Guerilla in den Städten. Der türkische Staat behauptet immer, ja, das sind alles Terroristen, die in den Städten agieren. Oder in dem Haus wird dann gesagt, ja, das sind entweder es gibt, die da im Keller festsitzen, es gibt keine. Das sind entweder, die kommen alle von den Bergen, oder das sind alles Terroristen, oder es gibt gar keine Verletzten dort in dem Keller. Aber letzten Endes sind das eben zivile Verteidigungseinheiten. Die Frage ist, ja, also sie verteidigen sich bis jetzt sehr, sehr entschlossen, gerade in Cizre, der türkische Staat sagt immer wieder, wir haben die Stadt gesäubert, aber sagen, es gibt wieder neue Aufstände. Die Frage ist eben, wie ist es im Januar, ist es im Frühling möglich, diesen Aufstand auch nochmal eine größere Stärke zu geben? Im Frühling wird auch die Situation sein, dass sich der Krieg verschärfen wird. Die Guerilla wird dann auch in diesem Krieg intervenieren und wir werden eine ganz, ganz deutliche Auseinandersetzung haben. Und ich denke, da ist es auch wieder an uns nochmal ganz, ganz deutlich auf Position zu beziehen. Ich habe ja auch ein bisschen versucht herzuleiten, wie dieser Konflikt zustande kommt. Und dass es jetzt nicht so ist, dass man jetzt wieder 13 tote Soldaten aus der Schublade ziehen kann und sagen kann, ja, das ist alles jetzt hier Terrorismus, was passiert, sondern diese Auseinandersetzungen haben eine sehr lange Geschichte und funktionieren eben auch nach einem Prinzip, nach der Suche nach einer Lösung. Danke. Wir können jetzt die Fragerunde starten, also auf Zeit finden, wenn wir das noch so organisieren, dass wir jeweils drei Fragen sammeln. Gibt es Fragen? Ja. Also ich habe auch eine Frage zu einer also wie schaut genau aus? Wir haben dann relativ gut jetzt gesprochen, und wir müssen auch noch ein bisschen vorstellen, also inwiefern werden da die politische Logik und die Prinzipien im Vertrag oder auf den Kraft gesetzt. Und vor allem, also bei vielen anderen Themen spielt ja eine große Rolle, dass das mit der Eignungsfrage. Okay. Ben Türkçe söyleyeceğim de. Almanca beceremeyeceğim. Öncelikle teşekkür ediyorum sunum için. Biz iki gün önce bu konu üzerinde böyle birkaç arkadaşla toplandık. Birkaç arkadaşla birkaç gün bazı... iki gün önce bir grup arkadaşla bu konu üzerinde biz konuştuk. Yerel yönetimler falan. Bazı arkadaşlar kimyeleri araştırdı. Şimdi bayağı tarih biraz komik bir şey aslında yani. Yıllarca Kürdistan, Kürt hareketi Suriye'den savaştı işte Türkiye ama sürpriz olarak bugün Rojava'dan daha önce şu oldu. Mesela şeyler tartışıyor böyle işte Filistinliler ve Kürtler. Kürtler diyorsun daha çok olasılığınız var çünkü tek parçasınız devlet olabilme ya da bir otonomi, bir statü sahibi olabilme şeyiniz var. Filistinlere yok diyorsun dört parça, bir parçanız her an sürpriz yapma olasılığı var. Biraz böyle bir şey. Ben şeyi söyleyeceğim. Şimdi tarihte deniz aşırı ülkeler, dış kolonyalist güçler, yani uzaktan olan sömürgeciler, o sömürgecinin denetiminde olan ülkeler şey yaptı yani, bağımsızlığına kavuştu. Fakat özellikle ben araştırdığımda Bolivya örneğine baktım, birçok şeye baktım. Yani bu tür otonom yapısını sahiplenen... Soru geliyor. Bu tür otonom yapısına sahiplenen şeyler, coğrafyalar ya da halklar daha çok kendi yakın sömürgesine olanlardır. Bu güç dengesinden mi kaynaklanıyor ya da gerçekten bunların öz istemi mi? Örnek olarak Zapatista, Korsika, Bas bölgesi, Kürdistan, Bolivya bunlar çoğaltılabilir. Ve hepsine baktığımızda yakın sömürge. Teşekkürler. Und so weiter, also in kriegerischen Schritten in Gebieten abzuteilen. dass dieses Land wirklich an die Kommunen verteilt worden ist und die Kommunen Kooperativen in dem Rahmen aufbauen. Wenn wir jetzt in Chile haben wir außerdem noch eine Ölproduktion. Die ganze Produktion soll eigentlich in Kooperativen stattfinden. Die Wirtschaft, real können wir sagen vielleicht, dass die Wirtschaft in Europa war auf drei Ebenen stattfindet, eigentlich auf zwei Ebenen. Das heißt also, vor allem, also vielleicht erstmal nochmal zur Struktur, es gibt in Rollerba keine Fabriken, oder die größte Fabrik hat 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt also, es gibt jetzt kein großes Industrieproletariat oder sonst was, es gibt kleine Läden und so weiter und sonst eigentlich nichts weiter. Das heißt, die Voraussetzungen für den Aufbau von so einem kommunalistischen System letzten Endes sind sehr, sehr gut. Die Eigentumsfrage liegt eigentlich bei den Räten dann, soweit es dieses Staatsland betrifft. Das heißt also, dieses Land wird auf eine bestimmte Zeit praktisch einer Kooperative oder einem Rat übertragen von der Selbstverwaltung, für 2 Jahre meinetwegen. Dann bearbeiten das die Leute, dann machen die darauf eine Kooperative, geben einen bestimmten Prozentsatz praktisch an die Rätestruktur für die Ausweitung der Struktur ab. Der Rest ist sozusagen für ihren eigenen Konsum. Ideal ist zum Beispiel, wir haben in Amude jetzt eine Kooperative, da versorgen sich mittlerweile über 2000 Haushalte selbst mit Gemüse, mit Getreide und so weiter. Aber sie sind auch durchaus in der Lage, einen Teil von dem Produkt zu verkaufen. Und das ist natürlich beim anderen Punkt, es gibt einen Markt, es wird verkauft, aber im Bereich Lebensmittel, wie auch im Bereich Benzin, sind die Produkte preisreguliert. Das heißt also, die Preise werden an bestimmten Höchstpreise werden festgesetzt, die auch nicht überschritten werden dürfen, damit bestimmte Produkte für alle erschwinglich sind. Auf der anderen Seite wird eine andere Form von der Ökonomie gefördert, die aber noch nicht wirklich zum Tragen kommen ist aufgrund der Situation, aber ein bisschen läuft das schon, nämlich der Austausch zwischen den Kooperativen. Das heißt also, zum Beispiel, gibt es eine Ölkooperative, die stellt Mazot, also so eine Art Heizöl, Diesel her, mit dem man auch fahren kann, mit dem man Generatoren betreibt und so weiter. Die stellt das her, aktiviert das und dieses Mazot geht dann zum Beispiel an die Bäckereikooperative. In Moldau gibt es kein Holz im Rahmen des arabischen Gürtels, oder fast kein Holz, vor allem in Kanton Chisinau nicht. Im Rahmen der Politik des arabischen Gürtels musste man Genehmigung von 3 Ministerien einholen, um einen Baum zu pflanzen. Das heißt also, man backt Brot mit Benzin, beziehungsweise mit Diesel. Das Brot wird dann praktisch gebacken von der Bäckerei und das läuft dann wieder im Austausch, zum Beispiel mit Leuten, die Benzin herstellen. Benzin wird dann zum Beispiel auch wieder. Diese wird dann zum Beispiel auch wieder die Agrarkooperative abgegeben, vergünstigt, die dann, oder sogar kostenfrei zum Teil, die dann damit dann wieder in der Landwirtschaft betreiben können. Und so wird praktisch von der Ökonomie, Ziel von der Ökonomie ist, dass sich die Kooperativen gegenseitig tragen. Kein Ziel ist eine staatlich gelenkte Ökonomie, denn es wird gesagt, es geht darum, dass die Kommunen ihre Bedürfnisse bestimmen, ihre Produktion bestimmen. Und zwar nicht nach kapitalistischen Kriterien, sondern nach den Kriterien des eigenen Bedarfs und des Bedarfs der anderen Gruppen im Austausch dazu. Ja, also so ist das Konzept. Natürlich bietet das Konzept von außen natürlich dann auch den Punkt, wie weit lässt man jetzt Kapital von außen rein und so weiter. Das sind natürlich Diskussionen, die stehen irgendwann an. Im Moment ist Embargo, das heißt im Moment steht sowas gar nicht an, aber perspektivisch müssen solche Diskussionen geführt werden, da gibt es sehr viele sehr kritische Stimmen, aber das muss man dann sehen, wie das dann läuft. Gut. Okay. Aber zu den Großgrundbesitzern noch. Also die Landfrage stellt sich nicht so, man macht im Moment nicht diese Konflikte auf. Kann man sagen. Genau. Also zum Beispiel mit der Regierung von Rojava sitzt der Sheikh Hamidi, das ist der Sheikh vom Shammar-Archipel. Die Gruppe hat 3,5 Millionen in der Region Personen sozusagen und natürlich dieser dieser Sheikh hat auch große Landteile und da geht man jetzt gerade nicht ran, weil es sozusagen auch eine Frage folgt, weil man sagt, okay, das ist eine Frage auch der Leute und man kann den Konflikt jetzt auch auf der Situation nicht aufmachen. Aber zum Beispiel, wenn es so wäre, dass ein Großgrundbesitzer zurückkehren und sagt, das war aber mein Land, was jetzt der Kommune gehört, dann ist ganz klar, sagen alle, das ist eine Selbstverteidigung. Also, zu der anderen Frage, wir haben versucht, sie zu verstehen, das war ein bisschen schwer für uns, aber es ging ja darum, um Kolonien, um die Entfernung von den Kolonien, von der Metropole und das Kurdistan sehr, sehr nah an der Metropole liegt und ob die Bedingungen in dem Sinne, ob ich die Bedingungen als schwieriger oder als leichter erachte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Kannst du nochmal? Ya anlıyoruz ama konuşması sıkıntı. Tamam, anladın mı? Yani? Ya anladım. Tamam. Okay. Also ich denke, grundsätzlich muss man würde ich die Frage so ein bisschen anders aufziehen. Auf der einen Seite vollkommen finde ich es richtig, aber ich glaube, man kann wirklich im Kurdistan auch sozusagen die Herausbildung von der Compradoren-Bourgeoisie sehen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Südkurdistan gerade angucken, wenn wir uns aber auch in Nordkurdistan die Nutzung von Großgrundbesitzern, von Mächtigen, von Aras, die für das paramilitärische System der Dorfschützer benutzt werden, dann sieht man auf der einen Seite natürlich eine starke Kompatriotenbourgeoisie. Auf der anderen Seite, was denke ich, für die Revolution in Kurdistan auch ein ganz, ganz großer, meines Erachtens, ein ganz großer Vorteil ist, weil du ja auch gerade Mexiko erwähnt hast, also Chiapas hast du, glaube ich, erwähnt, ist natürlich, dass die Gesellschaften noch bestimmte kommunale Strukturen haben. Also, trotz allem, obwohl sie nah der Metropole sind, doch eigentlich, wenn ihr zum Beispiel nach Istanbul geht und dort in Istanbul jemanden sagt, okay, ich fahre jetzt nach Diyarbakir, dann fragen die dich, haben die da Strom? Zum Teil, wirklich. Also es ist wirklich so eine Situation, wie es wäre ein ganz, ganz weit entferntes Land und es wird auch wirklich, also es auf der einen Seite spricht der türkische Nationalismus von Unteilbarkeit, auf der anderen Seite ist Kurdistan immer irgendwie, ja, das ist ja irgendwie der Osten, ja, also das ist ganz, ganz weit weg. Da ist natürlich so eine ganz, ganz starke Lücke da, aber was eben in Kurdistan, wie in Chiapas der Punkt ist, ist, dass kommunale gesellschaftliche Strukturen existieren. Die existieren natürlich, haben überdauert in Form von auch natürlich in diesen Aschiret-Strukturen, also Großfamilienverbänden zum Beispiel und die kurdische Bewegung, übrigens ähnlich wie die Zapatistas, die schaffen das eben, sozusagen zu sagen, ja, diese Strukturen müssen wir stützen, diese Strukturen müssen wir praktisch weiter ausbauen, aber eben nicht auf der konservativen Ebene, sondern eben die Gemeinschaft, die Solidarität untereinander, die kollektiven Entscheidungsprozesse und das Ganze mit Ideen von Frauenbefreiung und so weiter nochmal stützen. Und das ist ganz, ganz ähnlich. Der Umgang mit Tradition, mit Gesellschaft ist ganz, ganz ähnlich wie in Chiapas. Hat natürlich auch was mit einer bisschen Veränderung der Perspektive auf den historischen Materialismus zu tun. Also wir haben ja sozusagen klassisch marxistisch-leninistischen Freiheitsbewegungen häufig so einen Ansatz vom historischen Materialismus, also bestimmte Gesellschaftsstadien, die sich abfolgen. Es gibt praktisch das Stadium des Urkommunismus, aber dieser Urkommunismus ist eine Gesellschaftsform, die zwangsläufig überwunden wird. Die kurdische Bewegung sagt, der Urkommunismus, oder so wie ich es verstehe, sagen wir es mal so, der Urkommunismus ist, oder die natürliche Gesellschaft, wie das dann genannt ist, eine Gesellschaft, die eigentlich nie wirklich überwunden wurde, sondern die als demokratische Zivilisation sozusagen in einem Subkontext fortbesteht und eigentlich immer Kämpfe mit der herrschenden Macht führt. Und insofern, wenn wir jetzt vergleichen, hier in der kapitalistischen Metropole haben wir eine absolut individualisierte, atomisierte Gesellschaft und auf der anderen Seite haben wir eine Gesellschaft, wo bestimmte kollektive Zusammenhänge bestehen, in denen man sich dann auch kollektiv organisieren und kollektiv wehren kann. Und das hat natürlich auch was ganz klar mit diesem historischen Rückbezug zu tun. Wir müssen leider aber schon, also im Pavillon ist die Zeit. Wir haben Zeit. Okay. Okay, gut, ja. Eine kurze Frage zu den Perspektiven des Erfolgs. Weil das hat irgendwie so geklungen, als gibt es die Möglichkeit, entweder in der Türkei beispielsweise das türkische Militär zu besiegen oder darauf zu hoffen, dass es einen Dialog gibt. Und, also mir scheint halt beides, oder mir scheint es halt unrealistisch, einen Sieg davon zu tragen, erscheint mir auch nicht unrealistisch, dass Erdogan seine Position einfach so ändern wird. Deswegen wäre meine Frage, ob es halt irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt. Es hat ja irgendwo diese Gesenbank-Proteste gegeben. Mich würde interessieren, was macht die Bewegung, gibt es in Istanbul eine Bewegung? Ich meine, das Volk hat gesagt, sie wissen nicht so genau, was da in Istanbul ist. Muss man differenzieren, ja? Also das hat jetzt nicht unbedingt auf die Gesenleute bezogen. Ja, aber vor allem. Also teilweise schon, aber. Ja. Oder was macht halt. Was macht zum Beispiel die Arbeiterinnenbewegung in Istanbul oder die Kurden, wie sind die da vernetzt oder die Kurden in Istanbul oder so, was gibt es da für Möglichkeiten? Das ist ja schon. In Anlehnung auf die Antwort bezüglich ökonomischer Seite, wie du erklärt hast, natürlich in Rede und die ökonomische Situation. Da interessiert mich, und zwar gibt es eine zentrale Koordinierungsstelle, die Potenzial bzw. die fehlenden Bedürfnisse, zum Beispiel wenn eine Bäckerei noch eine Maschine braucht oder diejenigen, die diese Diesel produzieren, vielleicht eine Maschine brauchen, oder eine Schule hat so viele Stühle und kann irgendwo anders eingesetzt werden. Ob es eine Kultur wie die Planwirtschaft, die diese Fabrikation, die das so richtig mit dem hat, so etwas Ähnliches gibt. Also, ich frage auch deswegen, weil es gibt eine Ethik und interessiert mich, ob es in diesem Verhältnis natürlich auch eine Koordinierung gibt. Sehr gut. Okay. Kürdistan'daki modeli portal oyuna kadar etkileyeceğini ve bu model aslında portal olarak yani diyelim ki 20 senede nereye geleceğini sorsan sevinirim. Onlar yani bence tahmin edebiliyorum aslında nereye geleceğini kendince ama onun düşüncesini merak ediyorum. Die Frage war, ob dieses Modell auch im ganzen Nahosten verwendet werden kann und ob du daran glaubst, dass das einen Erfolg haben kann. Okay. Also deine Meinung zu dir vorstellen. Gut, wunderbar. Okay. Dann Antwort erstmal. Okay. Genau. Okay, also erstmal klar. Also bei so einer Veranstaltung versuche ich mich kurz zu fassen. Da kommen manchmal bestimmte Dinge zu kurz. Also, HDP, bitte. Grundsätzlich ist das Projekt kein ausschließlich kurdisches Projekt, die kurdische Freiheitsbewegung, der demokratische Konfederalismus, die demokratische Autonomie, sondern es sucht Verbindungen zu und eben auch organische Verbindungen zu allen emanzipatorischen Bewegungen in der Türkei, in der Region. Da gab es natürlich Erfolge in der Verbindung mit dem Teckelstein, gab es zum Beispiel eine Verbindung mit der Arbeiterbewegung. Bei den Gezi-Protesten gab es teilweise eine enge Zusammenentwicklung auch, gerade auch an dem Moment, wenn ihr euch daran erinnert, dass eben da plötzlich Kurdistan ganz, ganz präsent war, als in Lice wurde während der Gezi-Proteste, Lice ist eine Stadt bei Ahmed, Lice wurde aus einer Militärstation Feuer eröffnet, es wurden mehrere Leute umgebracht vom türkischen Militär und da haben eben die Leute nicht nur gerufen, Herrlien Gezi, Herrlien Dilinic, sondern auch Herrlien Lice, Herrlien Dilinic. Also überall ist Lice, überall ist Widerstand. Die HDP ist ja eigentlich keine klassische Partei, sondern ein Bündnis. Ja? Also eigentlich, ich habe jetzt ein paar Sachen ein bisschen kurz gegriffen. Also die HDP, in der HDP sind mehrere Parteien organisiert. In der HDP ist zum Beispiel die DBP organisiert. Die DBP ist im Prinzip die Nachfolgepartei der ganzen auf Kurdistan vor allem beschränkten Parteien, also der weitgehend beschränkten Parteien, der BDP, der DTP und so weiter, die alle verboten worden sind. Die letzte Partei, die BDP, hat gesagt, nee, wir treten jetzt nicht mehr als eine Partei für Kurdistan an oder alleine, sondern wir wollen praktisch in einem Bündnis in der ganzen Türkei antreten. Die Idee kam nicht nur von der BDP, sondern die Idee kam dann auch auf die Inspiration von Abdullah Öcalan. Ja, mit allen Linken, mit allen emanzipatorischen Kräften in der Türkei wirklich ein Bündnis aufzubauen. Und die BDP hat gesagt, naja, wir kümmern uns um den Aufbau der demokratischen Autonomie in den Regionen, den Aufbau von den Räten in den Stadtverwaltungen, das heißt, wir kandidieren für Stadtverwaltungswahlen und sonst jetzt nicht im Rahmen der HDP. Ja, das ist eine. In der HDP sind noch mehrere andere Gruppen drin, soziale Bewegungen auch, also feministische Bewegung, lesbische Bewegung oder LGBTI-Bewegung und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz breites Bündnis. Trotzdem muss man leider nochmal sagen, es ändert sich so allmählich, aber die Stimmung im Westen der Türkei ist im Moment nicht viel da. Zumindest nehmen wir das nicht so wirklich wahr im Westen der Türkei. Das kommen langsam Proteste im Gange, aber es ist sehr, sehr zögerlich. Durch die Qualität der Auseinandersetzungen möglicherweise ist da auch erstmal so ein Abstand, vielleicht auch eine gewisse Sorge entstanden. Das muss man später analysieren, aber auf jeden Fall gibt es dieses Aufeinanderzugehen. Und auf jeden Fall ist nicht das Konzept jetzt eigentlich ein Teil jetzt, den man sozusagen freikämpfen kann und in dem man siegt. Also da habe ich mich falsch ausgedrückt vielleicht. Es gibt keine Möglichkeit, einen militärischen Sieg zu erringen, wirklich. Das hat auch, das haben die 90er Jahre auch gezeigt, wo es eben dieses besagte militärische Gleichgewicht gab, wo klar geworden ist, dass weder PKK noch türkischer Staat wirklich in dem Gebiet die Oberhand gewinnen können. Ja? Und das heißt also, es muss eine Lösung für die ganze Region sein. Und da sind wir eben auch noch gleich bei deiner Frage. Also erstens eine Lösung zusammen mit allen emanzipatorischen Kräften in der Türkei. Ja? Eigentlich auch das Konzept des demokratischen Konföderalismus, der demokratischen Autonomie als ein Vorschlag für alle Menschen in der Türkei oder eigentlich im Mittleren Osten oder weltweit können wir es auch sehen als ein Vorschlag, auch an uns. Und das andere ist natürlich als ein Modell für den ganzen Mittleren Osten. Und das fand ich eben ganz spannend, das in Rojava auch zu erleben. Es hat sich ja jetzt diese KSLD gegründet, ich glaube auf Deutsch heißt es SDF, oder auf Englisch Syrian Defense Force, Democratic Forces, glaube ich. Ein Bündnis aus ganz verschiedenen Gruppen, die eben auf der einen Seite gegen die Bedrohung des IS kämpfen, auf der anderen Seite aber schon auch sich auf gemeinsame Werte beziehen, ja, wo man sagen kann, okay, es geht schon zum Teil in die Richtung. Was ich besonders beeindruckend fand allerdings ist, wenn ich mich jetzt in Rojava besonders in vorwiegend von Araberinnen und Arabern bewohnten Gebieten bewegt habe, dass die eben auch angefangen haben, Räte aufzubauen, dass sie auch Selbstverwaltung angefangen haben aufzubauen. Und ich habe jetzt, glaube ich, das Bild leider nicht für euch in der Präsentation, hier ist euch rausgenommen, weil ich so viel über Rojava reden wollte. Auf jeden Fall, wir haben zum Beispiel dann in der Nähe von Tilkocher eine Fraueneinheit, eine arabische Fraueneinheit getroffen und die haben natürlich dann auch gesagt, hier vorher waren wir zu Hause eingeschlossen und jetzt sind wir hier und verteidigen die Grenze. Und dann war natürlich die Frage, wird es so sein wie in Vietnam, dass ihr dann wieder zurückgedrängt werdet von eurer Position, hat er gemeint, nee, das werden wir nicht zulassen und wir werden auch die Waffe nicht niederlegen, sondern wir werden für unsere Freiheit als Frau weiter kämpfen. Ja, und das sind so ganz wichtige Punkte, wo man merkt, okay, wir haben dann auch eine Männereinheit, eine arabische, besucht und da war das dann auch klar, okay, zur militärischen Ausbildung gehört eben dazu, sich mit der demokratischen Autonomie, mit Frauenbefreiung und so weiter, Ökologie auch auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Von daher entwickelt sich schon eine Synthese auch Und das sehen wir genauso, also auch in den YPG-YPJ-Einheiten, das sind keine kurdischen Einheiten. Das sind Einheiten, das sind, also die heißen ja auch Yekinien Palästina Gel, also Volksverteidigungseinheiten. Ja, das sind Assyrer drin, Assyrerinnen auch, das sind Armenierinnen drin, das sind auch natürlich Deutsche und aus anderen Ländern Leute drin, aber das ist nochmal was anderes, aber aus der Region. Das sind Kurdinnen drin und das sind eben auch viele Araberinnen und Araber drin. Und da merkt man eben schon, okay, das kann eine Hoffnung für die Region sein. Dem steht natürlich auch sehr viel im Wege, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber auf jeden Fall ist es auch, denke ich, wenn wir die Geschichte der Region betrachten, da ging es immer darum, entlang von Konfessionen, die Leute gegeneinander auszuspielen. Wenn wir uns den Syrien-Konflikt zum Beispiel anschauen, dann können wir beobachten, das ist eigentlich immer allem ein Konflikt zwischen einer sunnitischen Achse und einer schiitischen Achse. Hinter der sunnitischen Achse steht jetzt mal ganz einfach gesagt der Westen und hinter der schiitischen Achse haben wir Iran, Russland, China, jetzt mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Und auf das lässt sich der Konflikt ein Stück weit, also es werden die Leute auf dem Boden entlang dieser Grenzen gegeneinander ausgespielt. Und da sieht man eben schon, Rojava ist ein Modell, wo die Leute zusammenleben können. Wenn du merkst, okay, du stehst jetzt in Derek auf einem Platz und da stehen alleine vier Kirchen von vier verschiedenen christlichen Konfessionen und die organisieren sich zusammen dann auch mit den anderen religiösen Gruppen. Und 50 Kilometer weiter entfernt herrscht sozusagen das Abschlachten der Städte IS, dann merkt man schon, okay, das sind ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen, ganz unterschiedliche Modelle und deswegen sehe ich das eben schon als ein potenzielles Modell für den Mittleren Osten. Ja. Allerdings wird es halt auch sehr, sehr heftig bekämpft. Wir haben in Deutschland ja auch PKK-Verbot und so weiter. Da haben wir dieses Modell so praktisch mit allen Mitteln von allen Seiten auf verschiedenste Weise unterdrückt. Dann Ökonomie. Da möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du diese Frage gestellt hast, weil es gibt mir jetzt die Möglichkeit, noch ein paar Dinge klarzustellen. Ich habe euch gar nicht, ist mir aufgefallen, die Begriffe demokratische Autonomie und demokratischer Konföderalismus erklärt. Also, wenn man jetzt vorstellt, jetzt diese Kommune, ja, und die haben praktisch dann ihre ganzen Kommissionen, und an den Kommissionen hängen dann wieder Kooperativen und Ähnliches dran, ja, und die sind autonom. Das heißt, die können erstmal, haben die in ihrem Bereich wirklich die Entscheidungsfreiheit, können ihren Bedarf bestimmen, können sagen, sie brauchen das und das, sie brauchen das und das. Wenn sie jetzt sagen, okay, wir können das aus der Kommune nicht raus organisieren, zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel, sind weniger Maschinen, sondern zum Beispiel Generatoren, ist ein wichtiges Beispiel. Dann muss man natürlich gucken, okay, wie kommuniziere ich mit anderen Kommunen? Ja, diese Kommunikation so wäre natürlich umständlich, weil es gibt da noch die und so weiter. Ne? Das heißt, du hast hier dann also es ist sinnvoller, das so aufzustellen, weil es geht sozusagen um die Position der Autonomie. Also, du hast hier dann praktisch einen Rat, aus dem dann zum Beispiel hier die Co-Vorsitzenden von den Kommunen mit drin sitzen. Ja? Dann hast du hier einen Rat und so weiter. Und an die wendest du dich dann. Diese ganzen Kommissionen, das ist total, also es ist ein dynamisches System. Ja, also das ist auch noch nicht fertig und es entwickelt sich entsprechend der Bedürfnisse. Diese ganzen Kommissionen, die du hier hast, die sind natürlich auch wieder an Kommissionen in diesem Rat sozusagen angebunden. Das heißt also, bestimmte Bedürfnisse von den einzelnen Kommissionen können dann hier geklärt werden. Wenn das nicht geklärt werden kann, dann geht es eben weiter auf der anderen Ebene, ja? Wo dann eben dann die Strukturen dranhängen und die können dann dafür sorgen, dass von der Kooperative vielleicht dahin dann mehr Öl kommt. Ja? Also, demokratische Autonomie ist die Autonomie auf der einen Seite der Gemeinschaft, der Identität, der Kommune, auf der anderen Seite aber das andere ist die Konföderation. Ja? Also es geht nicht darum, einen Staat aufzubauen, sondern es geht darum, eine Konföderation der Kommunen zu schaffen, die dann sozusagen sich selbst entlang ihrer Bedürfnisse koordiniert. Ja? Das ist vielleicht so ein bisschen der nochmal ein Knackpunkt, weil man bringt immer die Begriffe auch demokratische Autonomie, demokratischer Konföderalismus und so weiter, die hängen das eigentlich zusammen. Gibt es noch Fragen? Okay, dann vielen Dank, Michael, für den interessanten Vortrag und ausführliche Informationen. Danke auch an Peko. Auch danke an die, also an Ihnen, dass Sie an die Diskussion so wenig Zeit genommen haben. Und ja, schönen Abend noch.